Abschnitt 8 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 2. Miss Gwilt an Mrs. Aldershaw, Richmond, Donnerstag. Du altes Geschöpf, ich will nicht eher Ja oder Nein sagen, als bis ich einen langen Blick in meinen Spiegel getan habe. Wenn du für irgendein Wesen außer deinem gottlosen Alten selbst die geringste Rücksicht zu fühlen fähig wärst, so würdest du wissen, dass nach allem, was ich gelitten habe, der bloße Gedanke an eine abermalige Heirat genügt, um mich schaudern zu machen. Doch kann es nicht schaden, wenn du, während ich zu einer Entscheidung zu kommen versuche, mir noch ein wenig weitere Auskunft zukommen lässt. Es bleiben dir aus dem Verkauf meiner Sachen noch 20 Pfund übrig. Sende mir eine Postanweisung von 10 Pfund für meine eigenen Ausgaben und verwende die anderen 10 zu heimlichen Nachforschungen in Thorpe Ambrose. Ich wünsche zu wissen, wann die beiden Blankartschen Frauenzimmer vorziehen und wann der junge Armadale die kalte Asche des Familienherdes aufzurühren kommt. Bist du dir vollkommen sicher darüber, dass er so leicht zu regieren sein wird, wie du sagst? Falls er nach seiner heuchlerischen Mutter artet, so kann ich dir eins sagen. Judas Iskariot ist wieder lebendig geworden. Ich fühle mich in dieser Wohnung sehr behaglich. Im Garten sind reizende Blumen und die Vögel wecken mich morgens auf das Angenehmste aus dem Schlafe. Ich habe ein ziemlich gutes Klavier gemietet. Der einzige Mann, an dem mir im Allermindesten gelegen ist, habe keine Angst, er hat seit vielen Jahren im Grabe gelegen, und zwar hieß er Beethoven, leistet mir in meinen einsamen Stunden Gesellschaft. Die Wirtin würde mir ebenfalls Gesellschaft leisten, wenn ich es ihr gestatten wollte. Ich hasse die Weiber. Der neue Hilfsprediger machte gestern meiner anderen Hausgenossin einen Besuch und kam, wie er heraus und über den Rasen ging, an mir vorüber. Meine Augen haben trotz meiner 35 Jahre jedenfalls noch nichts von ihrer Macht verloren. Der arme Mann errötete förmlich, wie ich ihn ansah. Welche Farbe würde wohl sein Gesicht überzogen haben, wenn einer der kleinen Vögel im Garten ihm die wahre Geschichte der reizenden Miss Gwilt ins Ohr gezwitschert hätte? Adieu, Mutter Oldershaw, ich bezweifle eigentlich, ob ich mit aufrichtiger Liebe die deine oder sonst irgendjemandes bin, aber wir lügen alle am Fuße unserer Briefe, nicht wahr? Falls du daher mit aufrichtiger Liebe meine alte Freundin bist, bin ich natürlich mit aufrichtiger Liebe die deine, Lydia Gwilt. P.S. Behalte deine abscheulichen Pulver und Schmieren und Schminken für die fleckigen Schultern deiner Kunden. Keine Spur derselben soll je meine Haut berühren, das verspreche ich dir. Wenn du dich wirklich nützlich zu machen wünschst, so versuche mir ein Beruhigungsmittel zu verschaffen, das mich davon heilt, im Schlafe die Zähne zu fletschen. Ich werde mir nächstens einen derselben ausbrechen und ich möchte wissen, was dann aus meiner Schönheit werden soll. Mrs. Oldershaw an Miss Gwilt. Damentoiletten-Niederlage, Dienstag. Meine liebe Lydia, es ist außerordentlich schade, dass dein Brief nicht an den jungen Armadale gerichtet war. Deine anmutige Keckheit würde ihn entzückt haben. Mich rührt dieselbe nicht, ich bin so sehr daran gewöhnt, wie du weißt. Wozu vergeudest du deinen funkelnden Witz an deine unerschütterliche Oldershaw, meine Liebste? So wie die Funken desselben aufsprühen, erlöschen sie schon wieder. Willst du diesmal versuchen, ernst zu sein? Ich habe Neuigkeiten aus Thorpe Ambrose für dich, die kein Scherz sind und mit denen nicht gespielt werden darf. Eine Stunde, nachdem ich deinen Brief erhalten, brachte ich die Nachforschungen in Gang. Da ich nicht wusste, zu welchen Folgen dieselben führen dürften, hielt ich es für das Sicherste, im Finstern anzufangen. Anstatt irgendjemand von den Leuten zu verwenden, die in meinem eigenen Dienste stehen und welche dich und mich kennen, ging ich nach dem geheimen Nachforschungskomptoir auf dem Shadyside-Platz und übergab die Sache als eine Fremde den Händen des Inspektors, ohne deiner irgendwie dabei zu erwähnen. Dies hieß allerdings nicht, die Sache in der wohlfeilsten Weise anfangen, das gestehe ich, aber es war die sicherste Weise und dies ist bei weitem wichtiger. Der Inspektor und ich verstanden einander in 10 Minuten und es kam augenblicklich die rechte Person für den Zweck zum Vorschein. Ein junger Mann von so harmlosem Aussehen, wie dir nur einer im Leben vorgekommen sein mag. Er reiste eine Stunde darauf nach Thorpe Ambrose ab. Ich traf das Übereinkommen, dass ich mir an den Nachmittagen von Sonnabend, Montag und heute auf dem Comptoir die Nachrichten abholen wolle. Aber ich fand deren keine vor bis heute, wo unser vertrauter Agent soeben nach der Stadt zurückgekehrt war und mich erwartete, um mir einen vollen Bericht über seinen Ausflug nach Norfolk abzustatten. Vor allem lass mich dich über deine beiden Fragen beruhigen. Ich kann dir beide beantworten. Die Blankartschen Frauenzimmer reisen am 13. nach dem Auslande ab und der junge Armadale segelt in diesem Augenblicke in seiner Yacht irgendwo auf dem Meere umher. Es geht in Thorpe Ambrose ein Gerede von einem öffentlichen Empfange, den man ihm zugedacht und von einer Zusammenberufung der Ortsmagnaten, um sich hierüber zu beraten. Mit den Reden und dem ganzen Aufheben wird bei solchen Gelegenheiten meistens eine Menge Zeit vergeudet und es ist daher nicht wahrscheinlich, dass der öffentliche Empfang dem neuen Squire viel vor Ende des Monats zuteil wird. Ich denke, dass unser Bote, wenn er nicht mehr als dies für uns getan hätte, schon sein Geld verdient haben würde. Aber der harmlose junge Mann ist ein wahrer Jesuit im heimlichen Nachforschen, wobei er vor allem den papistischen Pfaffen, die ich gesehen habe, den Vorzug voraus hat, dass seine Schlauheit nicht in seinem Gesichte geschrieben steht. Da er sich seine Auskunft durch die weibliche Dienerschaft des Hauses zu verschaffen genötigt war, wandte er sich mit bewundernswerter Diskretion an die hässlichste Person im ganzen Hause. »Wenn die Mädchen hübsch sind und die Wahl haben«, sagte er zu mir, »vergeuden sie viel kostbare Zeit in ihrer Wahl eines Liebhabers. Sind sie aber hässlich und haben keinen Schatten von Aussicht auf eine Wahl, so stoßen sie sich auf den ersten besten Liebhaber, der ihnen in den Weg läuft, wie ein verhungernder Hund sich auf einen Knochen stürzt.« Es gelang unserem vertrauten Agenten, da er nach diesen vortrefflichen Grundsätzen handelte, nach einigem unvermeidlichen Verzuge, sich mit dem Oberstubenmädchen von Thorpe Ambrose in Verbindung und schon beim ersten Zusammenkommen in den Besitz ihres vollen Vertrauens zu setzen. Der erhaltenen Instruktionen eingedenk brachte er die Person zum Plaudern und ward natürlich umständlich mit dem ganzen Bedientengeschwätze bekannt gemacht. Der größere Teil desselben war ohne die allergeringste Wichtigkeit. Doch hörte ich geduldig zu und wurde endlich durch eine wertvolle Entdeckung entschädigt. Dieselbe ist folgende. Wie es scheint, steht in den Parkanlagen von Thorpe Ambrose ein hübsches Häuschen. Aus irgendeinem nicht bekannten Grunde hat es dem jungen Armadale beliebt, dasselbe zu vermieten, und der neue Bewohner ist bereits eingezogen. Dieser ist ein armer Major außer Diensten namens Milroy, eine bescheidene Art von Mann, wie es heißt, der eine Liebhaberei von Beschäftigungen in der Mechanik, außerdem aber ein häusliches Missgeschick in der Gestalt einer bettlägerigen Gattin hat, die noch von niemandem erblickt worden ist. Nun, und was soll alles dies, wirst du mit jener sprühenden Ungeduld fragen, die dir so vortrefflich steht. Meine liebe Lydia, sprühe nicht. Die Familienangelegenheiten dieses Mannes sind für uns beide von der größten Wichtigkeit, denn zum großen Unglück hat der Mann eine Tochter. Du wirst dir denken können, wie ich unseren Agenten ausfragte und wie dieser sein Gedächtnis durchstöberte, als ich im Verlauf der Unterhaltung plötzlich eine solche Entdeckung machte. Wenn der Himmel für die geschwätzigen Zungen der Weiber verantwortlich ist, so sei der Himmel gelobt. Der Redefluss tröpfelte von Miss Blankas Zunge zu der von Miss Blankas Jungfer, von Miss Blankas Jungfer zur Jungfer von Miss Blankas Tante, von der Jungfer von Miss Blankas Tante zu dem hässlichen Oberstubenmädchen, von dem hässlichen Oberstubenmädchen zu dem harmlos aussehenden jungen Manne und ergoss sich endlich in das richtige Behältnis. Und die durstige Mutter Oldershaw hat alles aufgeschlürft. Mit deutlichen Worten, meine Liebste, verhält sich die Sache also folgendermaßen. Die Tochter des Majors ist ein Mädchen von kaum 16 Jahren. Lebhaft und hübsch, das hassenswerte kleine Ungeheuer, unordentlich in ihrer Kleidung, dem Himmel sei Dank, und in ihren Manieren noch nicht ausgefeilt genug, dem Himmel sei nochmals Dank. Sie ist zu Hause erzogen worden. Die Erzieherin, der sie zuletzt anvertraut war, verließ sie, ehe ihr Vater nach Thorpe Ambrose kam. Ihre Ausbildung bedarf durchaus der letzten Politur und der Vater weiß nicht, was er jetzt deshalb tun soll. Unter seinen Bekannten weiß ihm niemand, eine neue Erzieherin zu empfehlen und er kann sich nicht entschließen, das Mädchen in eine Schule zu senden. Und so steht die Sache nach des Majors eigener Angabe, denn dahin sprach er sich bei einem Morgenbesucher aus, den Vater und Tochter im großen Hause abstatteten. Damit hast du jetzt meine versprochene Neuigkeit und ich denke mir, dass du leicht mit mir darin übereinstimmen wirst, dass diese armedalesche Angelegenheit sofort auf die eine oder andere Weise arrangiert werden muss. Falls du bei deinen hoffnungslosen Aussichten und bei dem Anrechte, das du, wie ich wohl sagen darf, an diesen jungen Menschen hast, dich entschließt, ihn aufzugeben, werde ich das Vergnügen haben, dir den Überschuss zu senden, den du noch bei mir gut hast, nämlich 27 Schillinge, und so frei sein, mich ferner nur meinen eigenen Angelegenheiten zu widmen. Solltest du dich aber im Gegenteil dazu entschließen, in Thorpe Ambrose dein Glück zu versuchen, dann möchte ich, da es durchaus keinem Zweifel unterliegen kann, dass das Äffchen des Majors den jungen Squire zu fangen versuchen wird, wohl wissen, in welcher Weise du der doppelten Schwierigkeit, den jungen Armadale zu entflammen und Miss Milroy auszustechen, zu begegnen gedenkst. Aufrichtig die deine, Maria Oldershaw. Miss Gwilt an Mrs. Oldershaw. Richmond, Mittwochmorgen. Mrs. Oldershaw, senden Sie mir meine 27 Schillinge und widmen Sie sich Ihren eigenen Angelegenheiten. Die Ihre, L.G. Miss Gwilt an Mrs. Oldershaw, Richmond, Mittwochabend. Du liebe Alte, behalte die 27 Schillinge und verbrenne meinen letzten Brief. Ich bin andern Sinnes geworden. Ich schrieb das erste Mal nach einer schauerlichen Nacht, diesmal nach einem Spazierritte, einem großen Glase Bordeaux und einer gebratenen Hühnerbrust. Ist dies eine hinreichende Erklärung? Bitte sage ja, denn ich wünsche, zu meinem Klavier zurückzukehren. Doch nein, ich kann noch nicht dorthin zurück. Ich muss zuvor deine Frage beantworten. Aber bist du wirklich so einfältig, dir einzubilden, dass ich dich und deinen Brief nicht durchschaue? Du weißt ebenso wohl wie ich, dass die Schwierigkeit, in der Major sich befindet, die beste Gelegenheit für uns ist. Aber du wünschest, dass ich die Verantwortlichkeit des ersten Vorschlags auf mich nehme, nicht wahr? Gesetzt, ich täte dies nach deiner weitschweifigen Weise. Gesetzt, ich sagte, bitte frage mich nicht, in welcher Weise ich den jungen Armadale zu entflammen und Miss Milroy auszustechen gedenke. Die Frage ist wirklich eine so abscheulich schroffe, dass ich sie nicht beantworten kann. Frage mich lieber, ob der bescheidene Ehrgeiz meines Daseins dahin geht, Miss Milroys Erzieherin zu werden. Ja, wenn ich bitten darf, Mrs. Oldershaw, und wenn Sie mir dazu behülflich sein wollen, indem Sie mir Ihre Empfehlung geben. Da hast du's. Wenn sich irgendein großes Unglück ereignet, was vollkommen wohl möglich ist, da wirst du großen Trost in der Erinnerung finden, dass dies alles meine Schuld war. Willst du jetzt, da ich dies für dich getan habe, auch etwas für mich tun? Es verlangt mich die kurze Zeit, die mir noch hier bleibt, auf meine eigene Weise zu verträumen. Sei eine barmherzige Mutter Uldershaw und verschone mich mit den Widerwärtigkeiten des ganzen Manövers und dem dafür und dawider bezüglich meiner Aussichten in diesem neuen Unternehmen. Kurz, denke für mich, bis ich für mich selber zu denken gezwungen bin. Ich will lieber nichts weiterschreiben, da ich sonst leicht etwas Wütendes sagen dürfte, das dir nicht behagen möchte. Ich habe heute Abend einen meiner Wutanfälle. Ich sehne mich nach einem Gatten, den ich ärgern, oder nach einem Kinde, das ich schlagen könnte. Ergötztest du dich zuweilen daran, die Sommerinsekten sich in den Kerzenflammen töten zu sehen? Ich tue dies oft. Gute Nacht, Madame Jezabel. Je länger du mich hier lassen kannst, desto besser. Die Luft sagt mir zu und ich sehe charmant aus. L.G. Mrs. Oldershaw an Miss Gwilch. Meine liebe Lydia, manche Leute an meiner Stelle würden sich durch den Ton deines letzten Briefes ein wenig beleidigt fühlen. Aber ich bin dir so innig zugetan. Und wenn ich ein Wesen liebe, ist es schwer für dieses Wesen, mich zu beleidigen. Mache das nächste Mal keinen so langen Spazierritt und trinke nur ein kleines Glas Bordeaux. Mehr sage ich nicht. Wollen wir unser Wortgefecht jetzt aufgeben und einmal ernstlich reden? Wie außerordentlich schwer es den Frauen zu werden scheint, einander zu verstehen, namentlich wenn sie die Feder in der Hand haben. Doch wollen wir es versuchen. Zum Ersten also entnehme ich aus deinem Briefe, dass du den weisen Entschluss gefasst hast, das Thorpe Ambrose Experiment zu versuchen und dir gleich beim Beginn eine vortreffliche Stellung zu sichern, indem du ein Mitglied von Major Milroys Familienkreise wirst. Sollten die Umstände dir ungünstig sein und eine andere Person die Gouvernantenstelle erhalten, so wird dir nichts übrig bleiben, als in einer anderen Rolle Mr. Armadales Bekanntschaft zu machen. In jedem Falle wirst du meines Beistandes bedürfen und der erste Punkt, der zwischen uns entschieden werden muss, ist deshalb die Frage in Bezug auf das, was ich zu tun bereit und zu tun imstande bin, um dir zu helfen. Eine Frau von deinem Aussehen, meine liebe Lydia, deinen Manieren, deinen Talenten und deiner Erziehung kann fast jede ihr beliebige Stellung in der Gesellschaft erlangen, wenn sie Geld in der Tasche und für den Notfall achtbare Empfehlungen aufzuweisen hat. Erstens, was das Geld betrifft. Ich verpflichte mich, dasselbe zu verschaffen, unter der Bedingung, dass du dich meiner Hilfe mit entsprechender pekuniärer Dankbarkeit erinnerst, falls du den Armadaleschen Preis erringst. Dein Versprechen, in dieser Weise meiner gedenken zu wollen, soll in Verbindung mit deutlichen Zahlen von meinem eigenen Advokaten zu Papier gebracht werden, damit wir die Sache sofort abmachen und unterschreiben können, wenn ich dich in London sehe. Dann, was die Empfehlung betrifft, hier stehen dir meine Dienste abermals zu Gebote unter einer anderen Bedingung. Dieselbe ist folgende. Du führst dich unter dem Namen in Thorpe Ambrose ein, den du seit jener fürchterlichen Angelegenheiten bezüglich deiner Heirat wieder angenommen hast. Ich meine deinen Mädchennamen Gwilt. Ich habe hierbei nur einen einzigen Zweck im Auge. Ich wünsche keine unnötige Gefahr zu laufen. Meine Erfahrung als vertraute Ratgeberin meiner Kunden in mancherlei romantischen Fällen geheimer Verlegenheiten hat mich gelehrt, dass ein falscher Name in 9 Fällen unter 10 eine sehr unnötige und sehr gefährliche Art von Betrug ist. Deine Annahme eines falschen Namens könnte durch nichts gerechtfertigt werden, als durch die Furcht, von dem jungen Armadale erkannt zu werden. Eine Furcht, von der wir glücklicherweise durch das Verfahren seiner Mutter befreit sind, die ihre frühere Bekanntschaft mit dir vor ihrem Sohne wie vor allen anderen Leuten geheim gehalten hat. Die nächste und letzte Schwierigkeit, meine Liebste, betrifft deine Aussichten, in Major Milroys Familie als Gouvernante Aufnahme zu finden. Sobald du einmal im Hause bist, kannst du mit deinen Talenten für Musik und Sprachen, vorausgesetzt, dass du deine Heftigkeit zu beherrschen imstande bist, deine Stelle zu behalten, sicher sein. Wie die Sache jetzt stehen, ist der einzige Zweifel nur der, ob du dieselbe erlangen wirst. Bei der Schwierigkeit, in der der Major sich augenblicklich befindet, spricht alles dafür, dass er durch Zeitungsannoncen eine Gouvernante sucht. Nehmen wir an, er tut dies, wohin wird er dann die Bewerberinnen bestellen? Darin liegt die wahre Schwierigkeit für uns. Gibt er eine Adresse in London an, so mögen wir nur sofort jeder Chance zu deinen Gunsten Lebewohl sagen, und zwar aus dem Grunde, weil wir seine Annonce nicht unter allen ähnlichen Annoncen von Leuten herauszuerkennen imstande sein werden, die ebenfalls Gouvernanten suchen und ebenfalls Adressen in London angeben. Falls aber unser Glück uns nicht im Stiche lässt und er seine Korrespondenten an einen Kaufladen oder ein Postamt oder was sonst immer in Thorpe & Bruce verweist, so ist uns unsere Annonce dadurch so deutlich bezeichnet, wie wir es nur wünschen können. In diesem Falle hege ich ein wenig oder gar keinen Zweifel darüber, dass du mit Hilfe einer Empfehlung von mir deinen Weg in den Familienkreis des Majors finden wirst. Wir haben einen großen Vorzug vor den anderen Personen voraus, die sich ebenfalls um die Stelle bewerben werden. Vermöge meiner Nachforschungen am Orte selber wissen wir, dass Major Milroy ein armer Mann ist, und wir wollen einen so niedrigen Gehalt fordern, dass der Major sich sicherlich dadurch verlocken lässt. Was den Stil des Briefes betrifft, so möchte ich wissen, wer uns beide in der Abfassung einer bescheidenen und interessanten Bewerbung um die Stelle zu übertreffen imstande wäre. Alles dies liegt indessen noch in der Zukunft. Für jetzt geht mein Rat dahin, dass du bleibst, wo du bist und nach Herzenslust fortträumst, bis du wieder von mir hörst. Ich halte die Times regelmäßig und du magst dich darauf verlassen, dass die Annonce meinem scharfen Auge nicht entgehen wird. Wir können dem Major glücklicherweise Zeit lassen, ohne dadurch unserem eigenen Interesse zu schaden, denn es steht für jetzt noch nicht zu befürchten, dass das Mädchen dir zuvorkommen wird. Der öffentliche Empfang wird, wie wir wissen, nicht vor Ende des Monats stattfinden können, und wir dürfen uns mit Sicherheit darauf verlassen, dass die Eitelkeit des jungen Armadale ihn vom Hause fernhalten wird, bis alle seine Schmeichler zu seiner Bewillkommnung versammelt sind. Lass uns noch wenigstens 10 Tage warten, ehe wir die Gouvernanten-Idee aufgeben und die Köpfe zusammenstecken, um einen neuen Plan ausfindig zu machen. Ist es nicht merkwürdig, wie viel von der Entscheidung dieses pensionierten Offiziers abhängt? Was mich betrifft, so werde ich jetzt jeden Morgen mit einem und demselben Gedanken erwachen. Welche Adresse wird der Major angeben, wenn er eine Annonce in die Zeitung setzt? Thorpe & Bruce oder London? Immer von Herzen die deine, Maria Oldershaw. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 10. Oktober 2023.